Erster, du bist gerecht, Jahwe, auch wenn ich mit dir streiten möchte. Aber ich will dich fragen, warum haben böse Menschen Erfolg? Warum bekommen Menschen, die nicht ehrlich sind, keine Probleme? Zweiter, du pflanzt sie. Sie wurzeln, wachsen und tragen Früchte. Du bist nah bei ihren Worten. Aber du bist fern von ihren Herzen. Dritter, aber du, Jahwe, kennst mich. Du siehst mich ganz. Du hast geprüft, wie ich zu dir stehe. Nimm diese Menschen weg wie Schafe zum Schlachten. Bestimme sie für den Tag der Tötung. Vierter, wie lange wird das Land noch traurig sein? Die Pflanzen auf dem Feld verdorren. Wegen der bösen Taten der Menschen sterben Tiere und Vögel. Die Menschen sagen, Gott wird unser Ende nicht sehen. Fünfter, wenn du mit Menschen läufst und schon müde wirst, wie willst du dann mit Pferden rennen? Wenn du dich nur in einem sicheren Land wohlfühlst, was machst du dann im dichten Wald am Jordan? Sechster, sogar deine Verwandten und deine Familie sind nicht ehrlich zu dir. Sie haben laut gegen dich gerufen. Glaube ihnen nicht, wenn sie nett zu dir sprechen. Siebter, ich habe mein Haus verlassen. Ich habe mein Volk weggestoßen. Was ich am meisten liebe, habe ich den Feinden gegeben. Achter, mein Volk war für mich wie ein Löwe im Wald. Es brüllte gegen mich. Darum hasse ich es. Neunter, ist mein Volk für mich nicht wie ein bunter Vogel? Sammeln sich nicht schon Vögel von allen Seiten gegen es? Kommt! Versammelt alle Tiere vom Feld. Lasst sie kommen, um zu fressen. Zehnter, viele Hirten haben meinen Weinberg kaputt gemacht. Sie haben mein Grundstück zertrampelt. Sie haben das Land, das ich liebte, zu einer leeren Weide gemacht. Elfter Mann hat das Land zu einer Wüste gemacht. Es ist kaputt und traurig vor mir. Das ganze Land ist verwüstet. Niemand kümmert sich darum. Zwölfte Zerstörer sind über alle leeren Hügel auf der Weide gekommen. Jahwe hat ein Schwert. Es zerstört das ganze Land. Kein Lebewesen bleibt unversehrt. Dreizehnter, sie haben Weizen gesät, aber Dornen geerntet. Sie haben hart gearbeitet, aber nichts davon gehabt. Eure Ernte wird schlecht sein. Das kommt vom Zorn Jahwes. Vierzehnter, Jahwe sagt, ich spreche über meine bösen Nachbarn. Sie haben das Land angegriffen, das ich meinem Volk Israel gab. Ich werde sie von ihrem Land wegnehmen. Ich werde das Volk Juda aus ihrer Mitte nehmen. 15. Aber danach, wenn ich sie weggenommen habe, werde ich Mitleid mit ihnen haben. Ich werde sie zurückbringen. Jeder soll sein Land und seinen Besitz wiederbekommen. 16. Wenn sie lernen, wie mein Volk lebt, und bei meinem Namen schwören, so wahr Jahwe lebt. So wie sie mein Volk gelehrt haben, beim Gott Baal zu schwören. Dann dürfen sie bei meinem Volk leben. 17. Wenn sie aber nicht gehorchen, werde ich dieses Volk ganz zerstören und vernichten. Das sagt Jahwe.